Duft gerochen und oben hoch im Norden mit dem Wasserfall gesprochen. Ja, ich wär ja diesen Sommer auch ganz gerne weggefahren, doch ich hatte so ein Gefühl, bleib mal hier nach all den Jahren. Ich war unten, ich war oben, hab mich oft im Kreis gedreht, doch die Hoffnung nie verloren, dass es irgendwie weitergeht. Ich mach Musik und hab kaum Geld, Musik, das ist mein Leben. Ich geh in den Keller und flieg los und spür die Mauern beben. Die Haut, die wird ganz blass dabei, die Sonne muss ja fehlen. Doch im Sommer spielen wir viel im Freien, wenn wir Pech haben, auch im Regen. Wir waren unten, wir waren oben, haben uns oft im Kreis gedreht, doch die Hoffnung nie verloren, dass es irgendwie weitergeht. Und kommt sie grad, dann musst du gehen und spielst dann deine Lieder. Wir waren unten, wir waren